Ich bin Reinhard Hirtler, Präsident von Brazilian Kids Care, Österreicher. Ich lebe in Brasilien, wo ich jetzt hier bin. Ich bin hier jetzt in unserem Waisenhaus in Natal. Und wir haben uns entschieden, einen kurzen Dokumentarfilm zu machen über die Arbeit, die wir hier tun. Wie alles begonnen hat, was wir tun, was unsere Träume sind, was unsere Ziele sind. Immer wieder wurde ich gebeten, darüber zu reden. Immer wieder haben Leute zu mir gesagt, Reinhard, erzähl uns doch die Geschichte. Erzähl uns doch, wie alles begonnen hat und was hier wirklich los ist. Wir sind Gott sehr dankbar für das, was er getan hat. Wir sind Gott auch sehr dankbar für die Freunde in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Südtirol, im deutschsprachigen Bereich, die Teil sind dieser Arbeit. Und heute haben wir uns endlich dazu entschieden, hier mit einem Filmteam hierher zu fahren und die Sache etwas zu dokumentieren. Also, alles hat so begonnen. Ich bin im 2014 im März nach Brasilien gekommen mit meiner Frau. Eigentlich hatten wir nie gedacht, dass wir etwas mit Kindern tun werden. Niemals hatten wir in unseren Gedanken je Kinderarbeit hier zu tun. Obwohl wir lieben Kinder. Wir hatten in Österreich selbst Pflegekinder. Für 5 Jahre hatten wir ein Pflegekind. Wir hatten in Amerika 5 Jahre lang Pflegekinder. Die Kinder liegen uns am Herzen. Aber wir sind eigentlich hergekommen als Missionare, um Gemeinden zu helfen und haben nicht daran gedacht, dass wir je das aufbauen werden, was wir aufgebaut haben. Also hier ist unsere Geschichte. Wir haben in 2014, als ich hierher kam nach Brasilien, im ersten Jahr im August, wurde ich gebeten, in São Luís, Maranhão, das ist ein Bundesstaat im Norden Brasiliens, da wurden wir gebeten, eine Konferenz abzuhalten. Einfach eine Konferenz, wo wir gepredigt haben, wo Leute aus verschiedenen Städten zusammengekommen sind. Als ich dort ankam, hat mir die Pastorin dieser Gemeinde Dinge erzählt. Sie hat mit Kindern gearbeitet, Kindern von der Straße. Sie hat mir Dinge erzählt, die ich mir sehr schwer tat zu glauben, dass es wirklich geschehen kann in Brasilien. Brasilien ist ja ein riesengroßes Land und der Norden und der Süden, wo wir haben im Süden gewohnt, der Norden und der Süden sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das sind Bereiche, die oft Brasilianer selbst gar nicht wissen, dass sie hier existieren. Also haben wir uns entschieden, haben bei dieser Konferenz gepredigt, wir waren da knapp eine Woche oben und ich habe dann diese Pastorin bewusst gebeten, kannst du mir mehr erzählen, kannst du mir Sachen zeigen? Dann habe ich sie um Folgendes gebeten. Ich habe gesagt, ich möchte gerne hierher zurückkommen in diese Stadt, ich zahle mir meinen eigenen Flug, ich komme nicht um zu predigen, ich komme hier, um wirklich zu sehen, was ist hier wirklich los? Darf ich bei euch zu Hause wohnen? Ich schlafe auf dem Sofa, schlafe auf dem Boden irgendwo. Und ich möchte einfach gern 3 Tage hier verbringen. Und ich möchte, dass ihr mir von früh bis abends das Schlimmste zeigt, was es wirklich hier gibt und was geschieht. Und ich kann mich erinnern, es war ein furchtbares Erlebnis. 4 Monate heulte ich. Ich heulte. Ich wurde nachts wach, heulend. Ich habe die Bilder von diesen Kindern vor mir gesehen. Ich war auf der Müllhalde, habe das Evangelium zu Kindern auf der Müllhalde gepredigt. Ich war in Baracken von Lehmboden, 10 Quadratmeter, wo 10 Leute zusammen gelebt haben. Vater, Mutter, 8 Kinder. Ich kann mich erinnern an eine Situation, das älteste der Kinder, 13-jähriges Mädchen, war bereits schwanger vom eigenen Vater. Da waren einfach Hängematten, die haben am Lehmboden geschlafen, teilweise 3 Kinder in einer Hängematte, hatten kaum was zu essen, hatten kein Wasser, keinen Strom. Und ich sah alle diese furchtbaren Dinge. Ich war an Orten, wo es auch noch Kinderopfer gibt. Und alle diese grauenhaften, herzzerreißenden Dinge, die habe ich gesehen. Ich habe mir die Geschichten angehört und ich kann mich erinnern, der ersten Tag, wir gingen 9 Uhr früh außer Haus, wir kamen 9 Uhr nachts zurück und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe versucht zu schlafen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen zumachte, sah ich diese Bilder dieser Kinder wieder. Ich sah diese Bilder vor mir und ich konnte nicht einschlafen. Verbrachte die ganze Nacht wach. Nächsten Tag gingen wir wieder hinaus. Wir gingen zu diesen furchtbaren Orten. Ich kann mich erinnern, ich hielt ein Baby in meinen Armen. War einige Monate alt. Das Baby war übersät von Kopf bis Fuß mit blauen Flecken, weil es so misshandelt wurde. Auf jeden Fall, nach diesen 3 Tagen, ich bin dann zurück, habe zu meiner Frau gesagt, Liebling, das kann nicht so sein. Wir haben mit vielen Freunden geredet in Brasilien, haben versucht, einfach zu versuchen, zu helfen. Was können wir machen? Und jeder unserer Freunde hat eigentlich uns dasselbe gesagt. Reinhard, da ist nichts, was wir tun können. Die Regierung muss das lösen. Wir haben gesagt, ich habe zu ihnen gesagt, schau, du weißt genauso gut wie ich, die Regierung löst hier gar nichts. Die machen gar nichts. Wir müssen etwas tun. Als wir gesehen haben, dass eigentlich uns niemand da helfen wollte, niemand bereit war, ich habe zu Debbie gesagt, Liebling, ich weiß, was ich tue. Ich verkaufe die Hälfte meiner Kleider und kaufe für die Kinder da was zu essen. Das war mein Herz. Einfach so aus meinem Herzen heraus. Und Debbie, die da etwas nüchterner war als ich, Gott sei Dank, die hat gesagt, Liebling, du hast ja gar nicht so viele Kleider. Mit diesen paar Dingen, die du da verkaufen kannst und Geld kriegst, da wirst du kaum Kinder ernähren können. Hab ich gemerkt, ja, es muss sich wirklich etwas ändern. Und da ist Brazilian Kids Care entstanden, so heißt unser Verein. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, der heißt Brazilian Kids Care. Und ist geboren in diesem Augenblick. Und was haben wir getan? Anfangs nahmen wir alles, was wir hatten. Und wir haben einfach alles, was wir gehabt, das ganze Geld zusammengerauft und sandten es dort hinauf nach San Luis zu den Pastoren Ebar. Und wir haben gesagt, schau, sucht ein Grundstück, kauft Ziegen, baut einfach ein Heim für Kinder. Die haben auch damit begonnen. Das Ganze ging dann leider den Bach runter. Wir haben alles Geld verloren, das wir dort investiert haben. Haben auch dadurch glücklicherweise sehr viel gelernt. Und dann hat er uns die besten Leute zur Verfügung gestellt. Wir gründeten einen Verein, machten alles perfekt organisatorisch gut und toll. Haben heute die besten Leute von unserer Seite und haben dann begonnen, ein Grundstück zu kaufen und haben dort das erste Projekt gebaut in San Luis Marañón. Und dort ist inzwischen eine Kindertagesstätte. Wir bauen soeben dort ein Waisenhaus. Und unser Ziel ist folgendes. Unser Ziel von Brazilian Kids Care ist, in Brasilien 100 Waisenhäuser zu bauen. Jetzt, das, was uns ganz wichtig war von Anfang an, das haben wir sehr auch im Gebet empfangen und der Herr uns ganz klar gezeigt, dass es ist uns wichtig, dass Brazilian Kids Care niemals ein Verein ist, der die Kontrolle ausübt über alles, sondern den Leuten Freiheit gibt. Das heißt, Brazilian Kids Care ist ein Verein, der diese Waisenhäuser unterstützt, der das ganze Know-how bereitet, der die Finanzen zur Verfügung stellt, der aber dann diesen Waisenhäusern die Freiheit gibt, autonom zu agieren. Die arbeiten mit uns zusammen, die arbeiten unter uns zusammen, aber die haben einen eigenen Verein gegründet, die machen die ganzen rechtlichen Sachen vor Ort korrekt. Brasilien ist ja so ein großes Land, da gibt es auch teilweise verschiedene Bundesstaatsgesetze. Und Brazilian Kids Care in diesem Sinne ist, wir sind jetzt nicht die Debbie und ich, die das Waisenhaus hier leiten. Das würde gar nicht gehen. Wie willst du 100 Waisenhäuser leiten in Brasilien, das so ein riesiges Land ist? Also wir haben die tollsten Leute, der Herr hat uns die besten Leute gegeben, die diese Dinge leiten, diese Dinge führen. Wir haben hier, wo ich jetzt so eben sitze, hier zu meiner rechten Hand schlafen gerade einige der Kinder, die machen Mittagsschlaf. Hinter mir sind die Babys. Weiter hinter mir sind die Jungs und die Mädels, die Teenager. Genau hier in diesem Waisenhaus haben wir knapp 40 Kinder. Und wir als Brazilian Kids Care, wir fördern, wir unterstützen, wir tragen, wir finanzieren. Aber wir erlauben denen, die eigene vor Ort Verein zu sein und die ganze Sache zu tragen und die Vision auszuführen. Und da sind wir so dankbar, dass Gott uns die besten Leute zur Verfügung gestellt hat. Wir sind zurzeit dabei, andere Projekte aufzubauen. Wir sind gerade dabei, ein Grundstück zu suchen in einer anderen Stadt im Süden Brasiliens, wo auch sehr große Armut ist. Und der Herr gibt uns immer wieder die allerbesten Leute. Und wenn ich sehe die Geschichten, die wir erlebt haben, wenn ich sehe die Wunder, die wir erlebt haben, zum Beispiel rechts hier von mir, schlafen wir jetzt, machen die kleinen Kinder Mittag schlafen. Da ist ein Mädchen, welches mit 7 Monaten zu uns kam mit 3 Kilo. 7 Monate alt. 3 Kilo, war lange im Krankenhaus, ein Kind, das zerstört war. Ich war hier mit einer Ärztin aus Amerika, eine Freundin von mir, und die Ärztin hat dieses Baby damals in den Armen gehabt, die hat gesagt, dieses Kind wird niemals gehen. Es hatte, was weiß ich, war das eine Krankheit, das Kind wird niemals gehen. Heute geht dieses Kind, es läuft. Leider dürfen wir euch nicht Fotos von den Gesichtern der Kinder zeigen, das ist per Gesetz verboten. Aber wir werden euch viele Dinge zeigen, die Gott getan hat und die der Herr auch tut. Und so viele Geschichten könnten wir euch erzählen von unserer Adoption, die auch wir uns entschieden haben zu machen. Ein 50-jährigen Jungen, den wir adoptiert haben, dessen Leben transformiert und verändert wurde. Und wir sind Gott so dankbar. Wir haben Kindertagesstätten, wo Kinder den Tag überkommen, wo sie um sie gekümmert wird, wo Kinder auch das Große, die Herrlichkeit Gottes erleben, die Liebe Gottes. Und einer unserer größten Bedürfnisse und Anliegen ist es, dass die Kinder nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, nicht nur Essen haben und schöne Kleider haben, sondern dass die Kinder die Liebe Gottes erleben. Und immer wieder sage ich, ich habe in meinem Leben so viel getan. Ich habe in 40 Jahren Jesus dienen so viel getan. Aber das Herrlichste und Schönste, was ich je getan habe, ist mein Leben für diese Kinder hinzugeben. Und wir wollten euch einfach zeigen, was wir tun. Und diese Bilder, die ihr hier seht, alle diese Dinge, die ihr seht, das sind Dinge, die sind hier real. Dies haben wir hier gebaut und aufgebaut mit einem herrlichen Team. Und wir wollten euch danken, dass ihr Teil seid davon. Danke für eure Gebete, danke für eure Unterstützung. Einfach danke, dass ihr Teil von Brazilian Kids Care seid. Wir lieben euch und wir sind Gott sehr dankbar für alle, die der Herr an unserer Seite gestellt hat. Wir haben, wie gesagt, unsere Pläne sind so riesig. Wir sind ständig am Ausschau. Wir haben eine Häuser gebaut, auch für Kinder, die aus dem Waisenhaus ausziehen müssen. Mit 18 Jahren müssen sie raus aus dem Waisenhaus. Und viele landen auf der Straße, die gehen in Drogen, in Prostitution. Das zerbrach das Frau meiner Herz, das Herz meiner Frau. Da haben wir auch ein Haus gebaut, damit diese Kinder nicht auf die Straße müssen, sondern wir kümmern uns um die Teenager auch danach. Und. So viel könnten wir euch erzählen. Aber das ist im Grunde genommen, was wir tun, was wir getan haben und unsere Vision für die Zukunft. Danke fürs Anschauen.